Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Diese Woche zu Gast bei uns in der Show Vision 5. Schöner, moderner, melodischer Techno. Wird spaßig in der zweiten Stunde. Los geht's für euch mit Alesso und Sascha. Ja, romantisch aufbauender Haus. Schöne Hymne mit Saschas emotionaler Stimme und Alessos schönen Signature Progressive Sound. Das ist wirklich sehr verspielt. Das Thema Liebe natürlich wird inszeniert, wird auf jeden Fall eine coole Sache. Am Mikrofon der Florian, das Club-Ding hier für euch. Forever. unser Ding. Club Ding. Live-Mix. Live-Mix. Baby. is a sinner. They do not know what they do. They do not see the mission. Sounds of the Underground, jeden Sonntagabend in the Mix für euch. Jetzt mit David Guetta und Teddy Swims. Ja, ihr habt richtig gehört. Kraftvolle Soul-Pop-Dance-Hymne. Bisschen über toxische Liebe geht's in der Guetta Festival Production. Ist so ein bisschen natürlich diese rauchige Soul-Stimme von Teddy Swims. Sehr, sehr, sehr geil. Markante Pop-Stimme von Tones and I. Ist wirklich eine geile Sache geworden. David Guetta, Teddy Swims, jetzt in eurem Radio im Clubding. Session Tracks. Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Jeden Sonntagabend für euch. Sly Soul jetzt mit knackiger, schöner Tech House Nummer. Dunkler Groove, clubtauglicher Vibes. Das ist bei Kaluki Musik erschienen und gefällt uns sehr gut, deshalb jetzt in der Clubding Playlist. 20 Uhr. unser Ding. Club Ding. Clubding am Sonntagabend für euch jetzt mit einem Künstler. Eine Stunde lang in the Mix und das ist Vision 5. Schöner, moderner, melodischer Techno mit Gefühl. Ja, kraftvoll ist das definitiv, treibend, atmosphärisch. Seine Sets verbinden ja so ein bisschen grundsätzlich so diese Bässe, diese tiefen Bässe mit klaren Flächen und bringen so ja, eine perfekte Balance zwischen Club und Emotion. Jetzt für euch eine Stunde lang in eurem Radio im Clubding. I feel close.

I'm running.

take me to a high place and the fate.

feel it too.